Wenn Sie wirklich nicht glauben, wie hätten Sie es dann gewagt, allein zu mir zu kommen? Warum sind Sie denn gekommen? Aus bloßer Neugier? Quälen Sie mich nicht. Sprechen Sie. Sprechen Sie. Es ist nicht zu leugnen, dass Sie ein tapferes Mädchen sind. Bei Gott, ich dachte, dass Sie Herrn Rasumichin bitten würden, Sie hierher zu begleiten. Aber er war weder bei Ihnen noch in Ihrer Nähe. Ich habe mich umgesehen. Das ist kühn. Sie wollten also Rodion Romanowitsch schonen. An Ihnen ist eben alles göttlich. Was Ihren Bruder anbetrifft, was soll ich Ihnen da sagen? Sie haben ihn soeben selbst gesehen. Wie fanden Sie ihn? Sie wollen es doch damit nicht allein begründen. Nein, nicht damit, sondern mit seinen eigenen Worten. Er ist an zwei Abenden nacheinander hierher zu Sofja Semjonowna gekommen. Ich habe Ihnen gezeigt, wo Sie gesessen haben. Er hat ihr eine volle Beichte abgelegt. Er sei ein Mörder. Er habe eine alte Beamtenwitwe, eine Wucherin, ermordet, bei der auch er Sachen versetzt hatte. Er habe auch ihre Schwester, eine Händlerin, Lisaveta mit Namen, ermordet, die zufällig während der Ermordung der Alten eingetreten sei. Er habe sie beide mit einem Beil, das er mitgebracht hatte, erschlagen. Er habe sie umgebracht, um sie zu berauben. Und habe auch geraubt. Er habe das Geld und einige Sachen an sich genommen. Er hat das alles selbst, Wort für Wort, Sofja Semjonowna mitgeteilt, die allein sein Geheimnis kennt, die aber an dem Mord weder durch Tat noch durch Wort teilgenommen hat und die im Gegenteil ebenso entsetzt war wie Sie jetzt. Seien Sie ruhig, sie wird ihn nicht verraten. »Das ist nicht möglich«, murmelte Dunetschka mit völlig blutleeren, gleichsam abgestorbenen Lippen. Sie rang nach Atem. »Das kann nicht sein. Es gibt nicht den geringsten Grund, keinen Anlass. Das ist Lüge, Lüge.« »Er hat geraubt. Das ist die ganze Erklärung. Er hat Geld und Wertsachen an sich genommen. Allerdings hat er nach seinem eigenen Geständnis weder vom Geld noch von den Sachen Gebrauch gemacht, sondern sie irgendwo unter einem Stein versteckt, wo sie auch jetzt noch liegen. Aber nur deshalb, weil er nicht gewagt hat, davon Gebrauch zu machen.« »Ja, ist es denn vorstellbar, dass er stehlen, rauben könnte? Dass er auch nur daran denken könnte?« rief Dunja und sprang von ihrem Stuhl auf. »Sie kennen ihn doch, haben ihn doch gesehen. Kann er denn ein Dieb sein? Sieht so ein Mörder aus?«